Siebtes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Nikolai Afanasjewitsch hatte viel Mühe, um seinen Auftrag auszuführen, aber er war ebenso unermüdlich wie geschickt. Dieser kleine Abgesandte der großen Gemeinde kannte weder Ermattung noch Überstürzung. Wie eine Klette hängte er sich an alle, die ihm förderlich sein konnten, und ließ nicht los. Den Propst besuchte er allabendlich, doch erzählte er ihm nichts von seinen Bemühungen, und Savelisch selbst dachte nicht dran, ihn zu fragen. Inzwischen rückte aber die Sache so gut vorwärts, dass am 9. Tage nach dem Tode Natalia Nikolaevnas, als der Propst vom Friedhof gekommen war, der Zwerg zu ihm sagen konnte: »Nun, lieber Vater Propst, macht euch zur Heimreise fertig, man entlässt euch.« »Der Wille des Herrn sei über mir«, erwiderte Davaroso gleichgültig. »Man verlangt nur eines von euch. Ihr sollt euch schriftlich verpflichten, dieses hinfort nicht mehr zu tun.« »Gut, ich will's nicht mehr tun. Werde es nicht tun. Ich bin schwach und zu nichts mehr zu gebrauchen.« »Wollt ihr eure Unterschrift geben?« »Ja, ich will. Ich bin bereit.« »Und dann bittet man noch, ihr sollt euch schuldig bekennen und um Verzeihung bitten.« »Schuldig? Wessen beschuldigt man mich?« »Des Übermuts, das heißt, sie nennen es so, Übermut.« »Übermut? Ich war nie übermütig und habe stets auch andere, so viel ich vermochte, davon zurückgehalten. Ich kann mich also nicht einer Sünde schuldig bekennen, die ich nicht begangen habe.« »Aber Sie nennen es so.« »So sage ich Ihnen, dass ich mir keines Übermuts bewusst bin.« Der Barroso blieb stehen, hob den Zeigefinger der rechten Hand in die Höhe und rief: »Der Prophet ward nicht übermütig genannt, da er für den Herrn eiferte. Geh hin und sage ihnen, der Priester, den ihr in den Bann getan, lässt euch melden, dass der Eifer des Herrn ihn getrieben und dass er, wie als Eiferer geboren, so auch sterben werde. Und jetzt will ich kein Wort von Vergebung mehr hören.« Mit dieser kategorischen Antwort musste der Fürsprecher sich entfernen und wieder lief er von Tür zu Tür, bat, flehte, drohte sogar mit dem menschlichen und göttlichen Gericht. Aber alles war vergeblich. Der Zwerg wurde krank und musste sich zu Bett legen. Die Unmöglichkeit, die Sache zum Austrag zu bringen, die er auf sich genommen, hatte die Kraft und die Geduld des eigenartigen Anwalts gebrochen. Nun tauschten die beiden Alten ihre Rollen, und wie bisher Nikolai Afanasjewitsch den Propst täglich besucht hatte, so wanderte jetzt Savelisch, wenn er die vorgeschriebene Menge Holz gesägt und die Vesper im Kloster mit angehört hatte, nach dem großen Bladomasschen Hause, wo der Kranke in einem kleinen Hinterstübchen lag. Der arme Zwerg tat dem Propst unsagbar leid. Er fühlte alle seine Schmerzen mit ihm und sagte seufzend: »Das hatte noch gefehlt, dass du um meinetwillen leiden musstest.« »Ach, Vater Propst, was redet ihr von mir, altem Hasen? Wozu bin ich denn überhaupt noch auf der Welt? Denkt lieber an euch und an ihn, an euren Hohepriester. Er bittet euch doch, dass ihr euch demütigt. Tröstet ihn, gebt nach, bittet um Vergebung.« »Ich kann nicht, Nikolai, ich kann nicht.« »Demütigt euch.« »Ich demütige mich vor der Gewalt, aber was höher ist als die irdische Gewalt, das hat mehr Macht über mich. Ich stehe unter dem Gesetz. Sirach hat es uns zur Pflicht gemacht, für die Ehre unseres Namens Sorge zu tragen. Und der Apostel Paulus protestierte gegen die Missachtung seiner Bürgerrechte. Ich habe nicht das Recht, mich zu erniedrigen, um einer Abbitte willen.« Der Zwerg gab alle Hoffnung auf und begann sich zur Heimreise nach Stargrod zu rüsten. Savelisch widersetzte sich dem nicht. Im Gegenteil, er riet ihm selbst, schneller abzureisen und gab ihm keinerlei Aufträge, was er daheim sagen oder antworten sollte. Bis zum letzten Augenblick, als er den Zwerg aus der Stadt hinaus bis zum Zollschlagbaum begleitete, bestand er auf seinem Willen und kehrte ruhig in die Stadt und auf den Klosterhof zurück, um sein Holz zu sägen. Der Kummer des Zwerges war grenzenlos. Er hatte ganz anders gehofft, heimzukehren, und seine Gedanken umkreisten unablässig denselben Gegenstand. Plötzlich jedoch kam ihm Erleuchtung, ein kleiner, klarer, rettender, glänzender Gedanke, wie sie den Menschen nur selten kommen und fast immer so unverhofft, als würden sie ihm von oben gesandt. Etwa 10 Werst weit war der Zwerg gefahren, als er dem Kutscher befahl, wieder nach der Stadt zurückzukehren. Sofort begab er sich zu Savelichs Vorgesetzten und bat flehentlich, man möge dem Propst befehlen, Abbitte zu tun. Da man des halsstarrigen Alten lange überflüssig war, erfüllte man seinen Wunsch ohne weiteres. Er erschien daher wieder bei Barbarossa und erklärte, »Nun, stolzer Vater Propst, ihr wolltet euch nicht bestimmen lassen. Jetzt habt es so weit gebracht, dass ihr euch der Strenge fügen müsst. Ich bin beauftragt, euch mitzuteilen, dass die Obrigkeit euch Kraft der ihr zukommenden Gewalt befiehlt, Abbitte zu tun.« »Wo soll ich denn den Kniefall tun? Hier? Oder auf dem Marktplatz? Oder in der Kirche?« fragte der Barbarossa trocken. »Mir ist es gleich. Was man mir befiehlt, muss ich tun.« Der Zwerg antwortete, dass kein Mensch eine solche Demütigung von ihm verlange. Er habe schriftlich Abbitte zu leisten. Sofort setzte sich der Barbarossa hin und schrieb das Gewünschte nieder. Als Überschrift wählte er die Worte »Befohlenes, ergebenstes Gesuch«. Der Zwerg bemerkte, dass das Wort »befohlen« hier ganz unpassend sei, jedoch Savelich wies ihn energisch zurück. »Ich hoffe, man hat dich nicht noch beauftragt, mir Unterricht in der Logik zu erteilen. Ich habe genug davon im Seminar gelernt.« »Du sagtest, es würde mir befohlen, und also schreibe ich auch »befohlenes Gesuch«. Die Sache endete damit, dass mein Vater Savelich, um ihn endlich einmal los zu sein, ziehen ließ. Weil aber sein ergebenstes Gesuch zugleich als befohlenes bezeichnet worden war, so erfolgte darauf der Bescheid, dass der Propst noch ein halbes Jahr lang keine Amtshandlungen ausüben dürfe. Savelich nahm das sehr kühl auf, dankte allen, denen er Dank zu schulden glaubte, und reiste mit dem Zwerge nach Stargrod. Die lange, qualvolle Verbannung war vorüber. Ende des zweiten Kapitels. Gelesen von Schalkmar.